will dein Regal, ich will es haben. Ich will der Eigentümer sein, ich will es besitzen. Ich will es besitzen. Ach bitte, schenk es mir. Ich will es haben, Mathematik, und darin meine Mathebücher stapeln. Ich rechne gerne Sachen aus, besonders gerne Längeneinheiten. Doch du gibst es mir nicht und dafür hasse ich dich. Ich will es überhaupt nicht. Dein Scheißregal ist mir scheißegal. Steck dir dein Regal doch sonst wohin. Ich will sie besitzen, ich will sie haben, gib sie mir. Gib mir deine Seele, ich will sie haben, ich will sie haben. Und sie in der Pfanne braten, Fleischgericht. Ich mach ein Schnitzel draus. Ich esse gerne Fleischgerichte. Doch du gibst sie mir nicht und dafür hasse ich dich. Ich will sie überhaupt nicht. Deine dreckige Seele geht mir auf die Kehle. Steck dir deine Seele sonst wohin. Sonst wohin?